Es wird langsam Abend bei uns hier in Ruhrpott, das siehste ganz deutlich daran. Das Etter noch schwatter ist oben am Himmel, also tagsüber sonnenschwarz sein kann. Die Arbeit ist um und die Leute sind groggy, die wollen jetzt alle nach Haus. Doch weil's längst weiß, was dich da so erwartet, nimmst du schnell noch ein Stündchen Reis aus. Die kleine Kneipe bei uns um die Ecke, da wo das Bier noch nach Bier schmecken tut, da in der Kneipe bei uns um die Ecke, da hast du Ruhe und da geht es dich gut. Der Leo Kowalski geht an ne Musikbox und drückt da sein Lieblingshit. Der Theo am Tresen stellt dich noch ein Bier hin und trinkt, auch wenn's sein muss, ein mit. Hier ist auch die Welt abends um sieben in Ordnung, zu Hause ist nicht schöner als hier. Und kriegst du nach jedem Glas ein auf den Deckel, dann weißt du doch wenigstens wofür. Die kleine Kneipe bei uns um die Ecke. Prost, Wilhelm! Da, wo das Bier doch nach Bier schmecken tut. Jo, auch so dein Spezielles! Da in der Kneipe bei uns um die Ecke, da hast du Ruhe und da geht es dich gut. Hier kennst du die Leute und tust jeden duzen, was wird hier oft Blödsinn gemacht. Du wolltest am Anfang ein Stündchen bloß bleiben und plötzlich ist schon Mitternacht. Denn kommt unser Mutter wohl auch schon mal gucken, wie dir ein klein Adolf so geht. Die Kumpels tun sich denn vor Freude gleich ducken, wenn sie bloß in Türrahmen steht. Die kleine Kneipe bei uns um die Ecke. Ja, du! Da, wo das Bier doch nach Bier schmecken tut. Aber ehrlich, da in der Kneipe bei uns um die Ecke. Da hast du Ruhe. Und da geht es dich gut. Außer natürlich, wenn unser Mama, ne? Die kleine Kneipe bei uns um die Ecke. Da, wo das Bier noch nach Bier schmecken tut. La la la la la da di, da da da da. La da da da da da da da. Fräulein Elsbeth, eine Lage für mich. Und danach kommt der Finz jetzt dran, dass er nicht vorher abhaut, der Schlickefänger. Da da da da da da da la da da da da da da la da da. Da da da di da da di da da.